Tatsächlich hat es bis jetzt bei jeder anderen geregnet. Du bist die Einzige, bei der Sonnenschein herrscht. Ist es ein Zeichen? Nee, eigentlich hätte ich es eher andersrum gedacht. Man sieht die überhaupt nicht. Man sieht, aber gut. Es ist vielleicht besser. Es ist echt lustig eigentlich. Man sieht immer nur die Haare. Also man hat immer das Gefühl, man spricht nur mit Haaren eigentlich, was so ein ganz außergewöhnliches Erlebnis ist. Wenn man Podcast hört, sieht man auch nur die Haare von den Leuten, die sprechen. Das stimmt, das ist das Besondere an diesem Medium. In der Performance, wo ich jetzt gespielt habe, da hat man auch nur meine Haare gesehen fast, mein Gesicht nicht. Wirklich, wie hast du das hingekriegt, dass man nur deine Haare gesehen hat? So, ja, das wird man jetzt nicht sehen, aber so. Okay, sie kämmt sich ihre Haare ans Gesicht, sodass man zwischen Hinterkopf und Vorderkopf nicht mehr unterscheiden kann. Direkt ganz ein anderer Typ, ne? Und was war das für eine Rolle? Ein Menschenhund. Ganz kurz mal eben erstmal. Also, bevor ihr euch denkt, was ist hier gerade eigentlich los? Ist es das beste Hörspiel aller Zeiten? Oder ist wirklich eine Frau da? Es ist wirklich eine Frau da. Viktoria Klimek ist ihr Name. Schauspielerin. Wupp, wupp. Wie Schauspielerin würde man nicht am ehesten. Am ehesten deiner Berufung gerecht werden. Also, neben ganz vielen anderen Sachen, eigentlich ja doch. Hauptsächlich Schauspielerin, Superheldin, Sexiest Woman Alive, diese ganzen Sachen halt. Ja, ja. Aber halt auch Schauspielerin. Halt auch unter anderem, ja. Cool. Und du warst jetzt sehr lange. Quasi in einem Haus gewohnt und hast da so Performance-Art. Crazy shit. Ich habe ein neues Lebenskonzept ausprobiert und habe in einem Haus gewohnt. Und wie war das so? Krass. Wie viele Wände? Wofür hast du dich entschieden? Es war ja ganz verschachtelt. Das war ja ein Schuhkartonhaus. Ach was? Ja. Das, also nicht nur ein Haus, sondern auch ein Haus mit mehreren Stockwerken und so wie Schuhkartons, wie man es kennt halt. Und Schuhschachteln, ja. Da habe ich gewohnt und gearbeitet und gebellt und geknurrt und gebissen. Und du warst ein Menschenhund? Ein sogenannter, ich kenne den Fachbegriff zufällig, ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Hunsch. Ach, Hunsch. Hunsch. Ich kenne es als Möter. Ja, das Hunsch meets Möter wäre bestimmt auch eine schöne Sache. Wo ist der Unterschied? Wo hast du dich da tief in die Rolle eingelebt? Wie hast du es gemacht? Wie hast du den Kern der Rolle gefunden? Den Hund in mir gesucht, ne? Mhm. Dass ich einfach den Impulsen nachgegangen bin, jeden, den ich scheiße finde, zu beißen. Mhm. Das geht relativ schnell. Mhm. Auch bellen als Kommunikationsmittel erspart einem manche Diskussionen. Autos nachlaufen. Tauben jagen. Eichhörnchen. Herumtollen auf Zeitungen, grünen Wiesen. Zeitungen bringen. Endlich mal alles auf allen Vieren machen. Mhm. Aber ganz kurz, also welcher Teil von dir war Hund, welcher Teil war Mensch? Oder wie war das eine Meerjungfrau, dass dein Hinterteil alles fällig war? Der Körper war ja Mensch, also ganz, ganz, ganz assimilieren Mensch. Konnte ich mich nicht. Die Beweglichkeit, die Körperlichkeit war hündisch und die Seele war natürlich Hund. Die Seele war komplett. Seele. Okay, cool. Ist es denn einfacher oder schwerer, verschiedene Emotionen mit Bellen oder mit menschlicher Sprache darzustellen? Was ist näher dran? Da ich einen sehr aggressiven Hunsch gespielt habe, war es sehr einfach, mit Bällen Sachen zu klären und das färbt auch auf meinen Alltag ab. Aber ich glaube, wenn man dann doch mal irgendwann vielleicht was Nettes sagen will, die zarten Töne fallen ein wenig schwerer. Mhm, da muss man ins Winseln umsteigen, ins Schnurren. Genau, so ein Schnurrgeräusch, Fiepsen. Mhm. Aber angenommen, du würdest das Licht anhaben wollen in diesem Raum, ist gerade sehr dunkel. Wie würdest du das als Hunsch versuchen jetzt uns deutlich zu machen, dass doch das Licht bitte angemacht werden soll? Ich konnte ja auch ein bisschen sprechen, aber ich versuch's mal hündisch. Licht! Nee. Licht! Oh Gott. Ein bisschen, holy shit! Das war jetzt eher so ein bisschen halt Mensch, Dämon einfach, aber auch nicht schlecht. Ja, aber es hatte auch was Dämonisches. Ich hatte auch einen Wolfspelz an und... Alter, das ist ganz schön heftig. Ich wusste vorher nicht, dass man Hornhaut an den Knien entwickeln kann. Kann man? Wirklich? Kann man. So richtige Hornhaut? Ja, also ein bisschen, also so von der Textur ein bisschen anders als das, was man an den Füßen hat. Aber doch, also es ist, ich kann auch feilen, ohne dass weh tut. Ich glaube, man kann potenziell überall Hornhaut entwickeln, oder? Ja, aber man hat vielleicht sonst nicht 3 Monate Zeit, um diesen Körperteil so lange immer auf dem Boden zu schubbern. Ja, das stimmt. Oder möchte das vielleicht auch nicht. Könntest du Farben sehen? Oder hast du irgendwann auch aufgehört, Farben zu sehen? Nee, ich habe Farben gesehen. Was Farben weiterhin gesehen? Ja. Welche Farben hast du gesehen? Wenn man sehr lange einen Hund... Du kommst ja nicht mehr raus. Wenn du zu lange einen Hund spielst, kannst du nicht mehr Farben sehen. Das ist die Regel. Steht bei Wikipedia. Ja. Falschen Wikipedia, möglicherweise Wikipedia.bits oder so. Ja, das die Doggypedia. Method Acting Gone Wrong. Ja. Ne? Aber, kurz. Farben sehen. Welche Farben? Unser Set war rosa hauptsächlich. Cool. Vielleicht hast du es in der Recherche für deine Rolle schon erfahren, aber es gibt ja einen alten Klassiker, den ich nochmal abstauben möchte, Dog TV. Es gibt ja Fernsehen, das extra für Hunde gemacht wurde. Ja. Hast du da mal reingeschaut, mal reingesappt oder die besten Bits irgendwie von deinen Kollegen dann? In der Recherche habe ich das tatsächlich ein, zwei Mal gemacht. In der Fiktion hatten wir Teleshopping den ganzen Tag laufen. Mhm. Das war Teil unseres Sets. Das heißt, wow. Ich bin jetzt eigentlich eher so ein QVC-Pro. Mhm. Also da ich ja jeden Abend gespielt habe, weiß ich auch ganz genau, welche Sendung, wann, was, wie. Oh Gott. Also mich dann eher da. Wie viel Mitspracherecht hat man dann bei so einem Kunstprojekt? Also kannst du dann. Viel. War das auch von dir mit organisiert? Ja, ich habe schon überlegt, was sieht einfach geil, absurd aus und habe mir dann da auch dann schon auch Teleshopping gewünscht. Okay, gut. Das und was war das Kunstprojekt jetzt an sich? Ihr habt den ganzen Tag Teleshopping geschaut und so getan, als wärt ihr ein Hund, oder was? Ja, unterm Strich kann man es auch so nennen. Das war fürs Volkstheater in Wien, jetzt im Rahmen der Wiener Festwochen, so eine Performance-Installation. Mhm. Okay. Das heißt, also wie lange dauert das dann? Ist man dann? Das ist 5 Stunden am Abend haben wir gespielt. Jeden Abend 5 Stunden lang? Ja, wir hatten ab und zu mal unregelmäßig auch 2 Tage frei. Aber Installation heißt, da wird es nicht sowas wie eine Geschichte erzählt oder sowas, sondern es ist einfach nur eine Szenerie oder nur so. Nee, Installation heißt, du dich so lange auf weiter, bis es installiert ist. Da gehst du durch und dann rede ich aber auch mit dir. Oder auch Leute, die Menschen spielen, sprechen auch mit dir. Du bist Teil der Geschichte. Es gibt eine Story schon. Mhm. Es ist jetzt nicht so ein labmäßiges Ding. Es gibt keinen Quest oder so, aber du gehst da durch. Danke, dass du für mich, was, wenn du mit mir redest, direkt die ganzen Jungfrauen-Nerd-Begriffe benutzt hast. Ich hab's verstanden so. Ich weiß, was ein Lab ist. Das ist nicht wie bei WoW, wenn ein Ork. Ich habe mit sehr vielen Leuten jetzt gesprochen. Ich bin jetzt schon auch sehr empathisch geworden. Dadurch, ich weiß, was eine Quest ist. Ich weiß, was ein Murloc ist. Ich bin total dabei. Du hast es genau richtig erklärt. Ja, geil. Und was. Was war das Bigger Picture? Also, Also, Kunst soll ja auch oft was vermitteln. Nein. Also, es geht um Erleben. Einer bestimmten Fiktion. Okay, aber was, welche Gefühle soll man erleben? Was es soll man. Verwunderung. In dem Fall, wenn Menschen sich verhalten wie Hunde und es andere Menschen gibt, die deren Herrchen spielen, ist, glaube ich, so ein Machtgefälle und so relativ offensichtlich dann schnell, wenn man da durchgeht, und es geht viel um Würde. Ah, das heißt, die Zuschauer konnten dich dann auch rumbefehlen und dir dann. Nee, dir die nicht. Zeitung ich hatte, auf den Kopf ich hatte ja ein Herrchen, das war der einzige, auf den ich hören musste. Mhm. Und aber die Zuschauer haben es natürlich versucht, aber es gibt auch Leute, die kommen rein, sehen dich eine Minute als Hund und stecken dir ihre ganze Hand in den Mund. Man merkt schon, wie krank die Menschen auch sind, wenn man denen den Raum dafür gibt. Ja gut, aber da geht man ja relativ schnell ins Grenzen austesten, oder? Ja. Wenn du das heißt, irgendwie, aber gibt's dann auch. Ich habe richtige Fight-Narben, kann ich euch mal zeigen hier. Das, oben, ne, so muss ich andersrum zeigen. Das müsst ihr, ja. Wow. Bitte. Ach du Schande. Ach du Scheiße, du wurdest auch gebissen von anderen Hunden oder von Zuschauern? Von anderen Hunden, bei Zuschauern. Von Kindern. Von echten Hunden, die plötzlich kamen, so, Moment mal, Leute. Ganz hier. Gut, das ist mein Hund. Was soll mein der Gebiet? Scheiß gerade? Hat nur ein Hund mitgemacht. Ach so, aber gibt es dann auch Momente, wo man dann kurz aus der Rolle fällt oder sagt so irgendwie, was soll das jetzt irgendwie, wenn dann wirklich jemand übergriffig wird oder sowas? Oder ist sowas, passiert Nein, sowas passiert nicht? Oder wenn jemand eine Serie spoilert und man ganz gut sagt, Leute, irgendwo hört der Spaß auch mal auf. Ich konnte immer beißen. Genau, man muss zuhören, ja. Du glaubst nicht, was Jon Snow ist. Okay, sorry, Kunst und so ist alles cool, aber fick dich, ey, Game of Thrones. Das wäre ein klassischer Bär-Moment gewesen. Ja, ich bin eigentlich ein Hund, aber ganz kurz, halt die Fresse. So ganz seltsam, so ganz seltsamen Punkten aus der Rolle fallen. Ja, das eigentlich, aber kommen dann auch viele Leute, die es nicht ernst nehmen und dann irgendwie rumalbern oder euch aus der Rolle bringen wollen, wie dann irgendwie so den London Guards irgendwie dann irgendwie versuchen, aus dem Konzept zu bringen oder so? Ja, das gibt's schon, aber ziemlich schnell, dadurch, dass es ja auch ein sehr langer Zeitraum ist, in dem das stattfindet, merken die Leute, dass die sich ja selber nur was nehmen, wenn die ganze Zeit sich überhaupt nicht mit dem beschäftigen, was sie da sehen, sondern eigentlich nur mit sich selber und ihrer eigenen Show. Mhm. Also die meisten kriegt man schon irgendwann ein wenig demaskiert. Also du musst verstehen, dass wir normalen Menschen mit einem normalen Leben überhaupt gar nicht in diese Kunstwelt klarkommen und verstehen, was das alles soll und was es ist. Nein, das ist aber auch mein Leben ist ja auch normalerweise nicht so. Ich war jetzt 3 Monate einfach so ein bisschen im Weltall. Mhm. Und jetzt bin ich gerade in Köln wieder angekommen und klar ist das für mich jetzt gerade normal, aber ich weiß schon, dass das sehr merkwürdig ist und es gab auch in meinem Leben wenig andere Momente, in denen ich mich so seltsam gefühlt habe, wie in einem Wolfspelz und Unterwäsche mit einem Knochen im Mund in einer Bahn zu sitzen und das durchzuziehen. Ach, dann auch im öffentlichen Raum? Auch im öffentlichen Raum, ja. Es gibt bestimmt YouTube-Videos jetzt von dir. Es mag sein, ja. Ich weiß nur nicht, unter welchem... Wird es bestimmt oft gefilmt, oder? So oft war ich ja nicht draußen. Es war 2-mal, haben wir Leute getroffen. Mhm. Und sonst im Haus, nö, da durften sie. Interessant, dass du dir die Frage, du wurdest oft gefilmt, oder? Aufgeschrieben hast, nachdem sie gesagt hat, dass sie in Unterwäsche war. Ja, komisch, klar, natürlich. Komisch, dass du genau darauf zurückgekommen bist jetzt. Ja, ich frage mich, wo diese Videos landen dann, wenn man irgendwie sowas Verrücktes auf der Straße sieht. Aber sie hat auch gesagt Wolfspelz. Ich habe mir sie primär in Wolfspelz vorgestellt. Ja, es ist. Es war näher dran an Jon Snow. Eine aufregende eigentlich. Mischung. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber war ein echter Wolfspelz? Ich weiß nicht, ich habe das behauptet. Mensch im Wolfspelz. Aber es war ein echter Pelz. Hm. Das schon. Oh Gott. Mensch im Wolfspelz, ja, das hat was. Besser als ein Pelz im Wolf. Ich war noch nie so sprachlos, glaube ich, nach einer Geschichte einfach. Weil das so ja, ist verrückt. Wir haben weg aus meiner Lebensrealität ist, aber das ist echt abgefahren, cool. Aber hast du noch andere Projekte gemacht, die mal ehemals irgendwann so crazy waren? Weil das ist schon wirklich heftig. Also das ist jetzt schon das Verrückteste gewesen. Okay, cool. Gott sei Dank. Ja. Ansonsten nur Telenovelas einfach den ganzen Tag. Genau, das... Ja, das finde ich schon am schönsten. Sonst. Aber Comedy ist auch so ein bisschen, ich meine, wir machen ja hier, wir sagen immer Comedy-Podcast, ein bisschen lächerlich, aber wir versuchen es dann doch. Aber hast du auch Interesse und Bock drauf, ne? Ich habe schon Interesse am Lustigsein, ja. Hast du schon mal Stand-Up gemacht? Nee. Das ist jetzt so gerade, ich war gerade im dabei, das aufzubauen. Und also ich schreibe schon länger eigene Texte und habe es auch so ein bisschen... Habe ich schon mal gemacht, Stand-Up, aber nichts, was man jetzt irgendwie, womit ich jetzt mich schmücken könnte. Und war Anfang des Jahres in Berlin und habe da relativ eng auch mit ein, zwei Leuten zusammengearbeitet und so. Und dann kam dieser Gaga-Auftrag und dann fand ich das geil und habe das gemacht. Stand-Up und ich hab oder Hund sein und in die Wohnung scheißen? Hm. Das habe ich nicht gemacht. Okay. Und wie lange hast du es gemacht, die Hundennummer? Wir haben geprobt seit März und Premiere war Mitte Mai und bis gestern war ich da. Okay. Also wie lang? Drei Monate, ja. Okay, also in Hundemonaten? Gibt's, 8 Jahre. Ja, ich bin ja ein Hund. Okay. Bin ich genauso alt wie ihm. Nee, gut, aber Hund wäre ja dann mal 3,5 wahrscheinlich. Hund ist ja mal 7, richtig? Nee, Hund ist Hund. Ein Menschenjahr sind 7 Hundejahre. Ich weiß das gar nicht. Ich mag Hunde nicht. Welchen Unsch würdest du gerne mal spielen? Nee. So Pfunsch, halb Pfirsich, halb Mensch? Oder was? Nee, wo würdest du gerne nochmal reingehen? Das Stück, wo wir gespielt haben, das hieß ja Wir Hunde. Und ich wäre total interessiert entweder an Wir Pferde oder Wir Kaninchen, das schnellste Stück der Welt. Mhm. Oder aber fände auch Wir Vögel ganz schön, weil das kann man einfach nur einmal machen. Wir Vögel? Warte. Ja, weil dann alle wegfliegen oder was? Nee, weil halb Mensch, halb Vogel scheitert in dem Moment daran, dass wir einfach nie werden fliegen können. Ach so, und das ist ein sehr deprimierendes Stück. Das kann eine Geschichte weniger von Macht als eine Geschichte vom Scheitern sein. Ja, das wäre, ja, Wir Vögel wären ganz, ganz, wow. Das wäre auch ne, wieder mit viel Herz dabei. Ich fände es aber auch sehr lustig. Hm. Ich stelle mir die Person vor, die sich ein Theaterstück anschaut, das Wunsch heißt und dann lauter halb Wurm, halb Menschen dann auch im Kreuchen und damit hat er nicht gerechnet. Ja. Kann passieren. Das Stück hieß ja Wir Hunde as Dogs. Oder ein Mensch. Älterer Herr hat mich dann auf der Hälfte der Zeit gefragt, warum das Stück denn US Dogs heißt und wo jetzt dieser Military-Kontext US Dogs. Ja. Tough Men. Ich wollte kurz den Gag machen, man könnte auch Mensch sagen, ein Mensch, halb Mad-Eagle, halb Mensch. Ja. Oder halb Mandarine, halb Mensch. Ja, Mensch. Aber das wäre nicht, wär Mensch und nicht Mensch. Aber gut, lassen wir es. Gestern war jemand hier, die hat sehr lange eine Taube gespielt. Und heute halt sehr lange jemand, der einen Hund gespielt hat. Ich finde es ein bisschen seltsam, gerade in welche Richtung das gut, Podcast dass ihr beiden euch nicht getroffen habt, sonst wäre es da, glaube ich, gleich zu einem Kampf gekommen. Ja, das wäre aber auch private Katastrophe. Also bei Wir Vögel könnte ich eigentlich, würde ich es wahrscheinlich nicht machen können, weil ich so eine Phobie habe. Du hast eine Vogelfobie? Ganz du hast eine FF, eine Vogelfobie? Ja. Ach krass. wie sehr gut. Wie drückt sich das aus? Beides mal falsch, richtig gut. Ich kann nicht essen und nicht trinken, wenn Vögel in der Nähe sind. Aber hast du denn auch so einen Vogelsensor, also dass du immer weißt, wenn Vögel in der Nähe sind? Weil die sind ja oft in der Luft. Das ist auch zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Kaffee trinken gehen würden und dann würden wir in so einem netten Straßencafé sitzen und vor uns hat jemand da ein Panino. Ja, ich hätte Zeit. Wir können. Ja, also machen wir doch danach. Dann kann ich es auch, dann wirst du es auch direkt sehen. Dann hätte wohl vorher jemand ein Panino oder sowas gegessen, was so ein bisschen bröselt. Und dann, Panino. Ich würde ja zum Beispiel, ich würde ja nie draußen das ein Stück Das Erste, Kuchen was dir einfällt zu essen, ist ein Panino. Ich weiß nicht mal, was ein Panino ist. Wir würden doch in so einen Fancy-Laden gehen. Was ist denn ein Panino? Das ist ein italienisch anmutend belegtes Antipasti. Heißt das nicht der Singular Panino? Das ist die alte Frage, ob ein Spaghetti. Ein Spaghetto. Ein Spaghetto, ein Spaghetti, Spaghetto, Panino. Ich gebe dir den Punkt. Ja. Und dann, also wenn ein Vogel in der Nähe ist, dann könntest du dann ein bisschen Panini. Ich merke dann in meinem peripheren Blickfeld, egal, wir würden uns ja unglaublich gut unterhalten, aber trotzdem würde ich sehen, da ist so, sagen wir so 20 Meter so eine Taube. Ich bin dann erstmal noch nicht beunruhigt, aber wachsam. Und wenn sie näher kommt, könnte es sein, dass du dann denkst, vielleicht ist sie auch übergeschnappt, weil dann passiert schon mal sowas. Ja, du trittst sie da weg? Ja, ich berühre sie dann ja nicht, weil darum geht es ja. Ja. Aber dass sie Angst kriegen. Aber das ist interessant. Also man mag ja oft an anderen Menschen und Wesen das nicht, was man an sich selber nicht mag. Und ich glaube, wenn du sehr wachsam bist, ist vielleicht das, was dich stört, weil Vögel sind auch sehr wachsam. Tauben. Sind immer, klar, Tauben sind immer auf Zack. Nee, die aber immer wenn da richtig gucken, viel Panino rumliegt, dann sind die so unwachsam, dann kannst du wirklich, kannst du in die reintreten. Ja, okay. Ja. Aber woher zur Hölle kommt denn eine Vogelfobie? Ja, habe ich meine Eltern auch schon gefragt. Und die haben gesagt, go, go, oder ja, was haben die gesagt? Die haben gesagt, dass ich auch schon als Kleinkind im Kinderwagen angefangen habe zu heulen, wenn irgendwo Vögel in der Nähe waren. Das ist echt interessant. Haben wir das nicht mal erzählt? Oder? Auf jeden Fall ist es so, wenn du einem Therapeuten sagst, dass du Angst vor Vögeln hast oder geträumt hast, einen Albtraum hattest mit Vögeln, dann hast du massive Probleme im Bett. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich kein Scherz. Das ist wirklich so. Mhm. Moment, mit Bett meinst du jetzt Sex oder was? Ja, also, ja, ja. Okay. Bei Vögeln oder was? Aber dann war ja mein Schicksal schon vorprogrammiert. Aber das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich nur wegen Vögeln jetzt, oder? Ja, nein. Das ist der Billig. Das ist keine Vögelfobie. Nee, richtig, genau. Das ist denn der Gag, den ich auch erst vermutet hatte in dem Gespräch. Mit demjenigen. Sigmund Freud. Aber es ist, ich glaube, kein ernsthafter Psychologe wird sagen, das ist eine klare... Es gibt dann diese klare Zuordnung, gibt Vögel in deinem Traum heißt sowas. Wirklich dramatisch, wo wir jetzt eben auch gesagt haben, wir Vögel wären so ein Stück vom Scheitern. Dann wäre ich ja von Anfang an born to scheitern, wenn ich schon mit anderthalb Jahren geweint habe vor Vögeln. Das heißt, man konnte ja dann auf meine Psyche gar keinen Einfluss nehmen mehr. Sexuell konnte ich mich gar nicht, es konnte ja gar nichts. Ich hatte von Anfang an schlechte Karten fürs Bett. Du, aber wir leben in einer Zeit, wo man das ganz einfach nachlesen kann, woher eine Vogelfobie kommt. Ja. Ich lese euch kurz allein in eurem Gespräch, ich lese es kurz nach. Ja, es gibt einen guten Film von Alfred Hitchcock, den kann ich dir empfehlen. Ja, den genauso unmöglich wie nach Venedig zu fahren. Venedig geht gar nicht? Ja, ich würde es machen, aber die Outskirts dann, ne? Okay, dann eher so in den Ghettos, in den Slums. Oder auf dem Wasser. Irgendwie so, hätte ich Wasser, auch ja, mit den Fischen. Ist das dann eher was Fisch für dich? Fisch ist voll okay, kein Problem. Ich bin in Afrika aufgewachsen, ich habe immer viel mit Fischen. Aber was, also kannst du es festmachen? Gibt's also, sind Flügeltiere per se ein Problem? Also jetzt ein Huhn zum Beispiel. Ist ein Huhn dann auch schon, springt da dein Vogelsensor schon an? Wenn es tot ist, nicht. Okay, aber jetzt sagen wir es mit Flügeln, das aber jetzt, also ein Flugzeug zum Beispiel. Ist das schon ein Problem? Flugzeug? Nee, das geht. Flugzeug ist okay. Ist es der Schnabel, ein Schnabeltier? Es ist das... Diese Textur, diese Oberfläche, die mit diesen Federn drauf, das was so. Es sind die Federn. Wabert. So dieser komische Körper. Ich finde das richtig ekelhaft. Es sind weder der Schnabel und die Füße, was viele auch haben, meiner Leidensgenossen, man findet sich ja dann als Neurotiker, dass die meisten finden Schnabel und Füße. tja. Ich habe jetzt ein Bild von einer Taube in die Richtung. Stefan will sie erschrecken. Das ist die Konfrontationstherapie. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Gespräch weiter. Aber hat sich mein Gesicht schon? Aber ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Vögel haben ja so einen recht leicht gebauten, so einen aerodynamischen, knöchernen Körper. So, ne? Das ist so ein bisschen. Ja, es ist so recht leicht. Magst du Dinosaurier? Jetzt können wir das Rätsel lösen. Ja. Also haben Dinosaurier keine Flügel. Die Dinosaurier sind angeblich die direkten Vorfahren von Vögeln. Ja, wenn du angeblich. Wenn du sagst, du hast keine Angst vor Dinosauriern, aber Angst vor Vögeln, glaube ich, haben wir gerade die Wissenschaft umgeschrieben. Denn ganz offensichtlich haben diese Dinosaurier dann nichts mit Vögeln zu tun. Ja, die offene Frage ist, ob Dinosaurier Federn hatten, ja oder nein? Nein, aber wenn sie Federn hatten, ja, vielen Dank für deine Meinung, aber da streiten sich Wissenschaftler halt drum, ob die jetzt Federn hatten oder nicht. Vielen Dank für deine Schauspielerinnen-Meinung. Eingreifen, aber ich habe ja gerade die Frage beantwortet, ob ich sie mag. Korrekt, das heißt, richtig. Ich muss ja auf ein Bild eingehen, was ich ja von einem Dinosaurier habe. Aber das war so ein bisschen der Gag an der Sache, ja, das stimmt. Ja, habe ich jetzt, ne. Das erklärt. Aber gut, ist kein Problem. Aber was sehr lustig ist, hier ist, wenn man von der einen BTF zur anderen BTF geht, der Arbeitgeber, für den wir beide arbeiten, was im Namen Arbeitgeber schon mit drin ist, dann muss man aus einer Eisenbahnbrücke drunter hergehen und da drin nisten oben Milliarden Tauben ungefähr. Das heißt, wenn man drunter hergeht, das ist halt der ganze Boden ist schon ein Haufen Vogelschiss, ein großer Taubenschiss. Das heißt, es ist wirklich, ich habe keine Angst vor Vögeln und finde die auch eigentlich ziemlich cool. Ich finde Vögel echt sehr interessant, auch ihre Fähigkeiten. Aber das ist wirklich mega widerlich, was du da durchmachen musst, für jeden. Ja. Auch wenn du nicht ornithophob bist, aber das ist wirklich heftig. Und hast du mal über eine Superheldenkarriere nachgedacht? Also so Birdwoman oder so, dass du dann halt offensiv mit deinen Phobien umgehst? Nee, ich habe über Konfrontationstherapie nachgedacht. Ich habe gedacht, vielleicht mache ich mal so ein Praktikum in so einem Vogelpark oder so. Mhm. Oder setze mich dem mal länger aus. Nee, also, aber wer weiß. Ich meine, wenn ich jetzt diese Stand-Up-Geschichte mal antreibe, ne, wenn ich dann mal ein Federnkostüm oder... Die erste Vogel-Stand-Up. Ja. Das ist eine Nische Birdie vielleicht. Birdie Klimek oder so. Ja. Geil. Nicht schlecht. Oder auf deiner Hochzeit irgendwie so 1000 weiße... Die Vogelhochzeit. Tauben oder sowas in der Richtung. Die Vogelhochzeit nachspielen. Je nachdem. Ja. Aber eigentlich, ich glaube, man kommt ganz gut ohne Vögel aus in seinem Leben. Ja. Also die sind relativ einfach zu umgehen. Ja, also ich schaffe mir auch meine Freiräume. Ne? Das ist ja, als Neurotiker hast du ja deine Muster, wie du bestimmten Dingen ausweichst. Ja. Papagei? Papagei ist ganz cool, ja. Kakadu? Ah, wir hatten, Tukan? Das war mein erstes Haustier. Aha! Da haben wir doch. In welchem Alter? Und der war fies, bestimmt. Sieben. Ja, klar. Was war da Trauma? Aber der war auch immer im Käfig, ne? Ich musste den, ich musste den auch nicht berühren, ne? Und der war witzig, weil der hat mich am allermeisten nachgemacht. Er hat Jokes erzählt. Achso. Ja. Ah, der hat dich nachgemacht? Ja, oder du ihn nachgemacht? Ja, meine Eltern ziemlich kirre gemacht. Weil die dauernd dachten, die wenn ich irgendwo... Ich hab Angst vor Vögel, du! Ja, oder wenn ich nicht da war, hat er halt dann Spirenzchen mit denen, hat er dann halt irgendwie so... in unterschiedlichen Lautstärken Mama gerufen und meine Mutter dachte immer, wo ist sie denn hier, wo kommt die denn jetzt wieder her? Was für ein Arschloch, Alter, wie geil ist das denn? Mama, ich trinke, Hat man so einen scheiß Papagei wieder. Lacht dann einfach. Ja. Aber das ist geil. Aber vor allem, das habe ich mich auch gefragt, wenn Papageien wen nachmachen und dann sagt man das irgendwann nochmal, was der Papagei immer sagt, wer macht dann wen nach eigentlich? Wer ist dann derjenige, der hier wen nachmacht? Ich glaube, damit kannst du Papageien richtig fertig machen, wenn du einen Papagei nachmachst. Ja, ich glaube, da drehen die komplett durch. Ja. Einfach so, töte mich. Oder halt zwei Papageien in einem Käfig. Ich glaube, die haben genug zu tun erstmal. Ja. Das sind Endlosschleife, wie man zwei Furbys gegenüber ineinander stellt. Besuchspapagei. Dann war er aber relativ still, glaube ich. Wie Versuchspapagei? Besuchs. Ach, Besuchspapagei. Ja. Die verbinden sich dann irgendwie mit Bluetooth und dann ist es okay. Genau. Ich glaub, ja. Ja, das ist alles schlecht. Cool. Auch, ey. Ich habe mal gehört, dass jemand hatte zwei Vögel und dann ist einer gestorben. Und damit der andere Vogel nicht so einsam ist, haben die dann einfach so einen Tennisball mit zwei Federn drin in den Käfig gelegt. Oh Gott. Und ich auch dachte, cool, dass ihr euch Sorgen um euren trauernden Vogel macht, aber haltet ihn auch nicht für komplett behindert. Aber das wäre vielleicht eine Idee für mich. Ja, so ein Tennisball mit... Ich sehe dann erstmal, um mich da dran an die Materie zu gewöhnen. Ja. Also so ein großer, so ein sehr Medizinball. Einfach mit Federn dran. Ja, fangen wir erst Federball. Mal mit dem Tennisball an und dann steigern wir uns mal. Ne, über oder mit Angry Birds Highscore oder sowas, da langsam hoch. Ja, Angry Birds mag ich auch nicht so, aber das... Ich hatte auch mal Wellensittiche 2 und dann ist der eine gestorben und dann habe ich den anderen, weil ich den nicht alleine haben wollte und die auch loswerden wollte, diese scheiß Viecher, wollte ich dann... Da habe ich den einen dann, der noch über war... Ausgesetzt? Nee, den habe ich in eine Zoohandlung gegeben, zu anderen. Und dann habe ich mir gedacht... Irgendwer hat dann, der war auch schon 4 Jahre alt und die werden auch nicht so alt. Das heißt, der war schon sehr kurz vor seinem Lebensende. Irgendwer hat einfach einen Vogel gekauft, dachte, er wird mit dem alt und so und der war einfach schon uralt, so um die 80 in Menschenjahren, der einfach bestimmt in der nächsten Woche gestorben ist. Ich habe schon alles gesehen, ja, mein Junge. Der hat jetzt wahrscheinlich noch. Auch eine Vogelfobie. Ja, oder? Du vielleicht sogar. Eine Fofo, eine Vogelfobie. Fofo. Ist auch nicht schlecht, ja. FF-Fofo. FF war besser. Ja, stimmt. Du dann nach einer halben Stunde eine schlechtere Ich habe ihn gerade vergessen, jetzt alles ihn schon mal gehört habe. Scheiße. Ja. Naja. Schneiden wir raus. Ja, und sonst dieser Mensch denken, er hat einfach kein Händchen für Tiere. Ja, kann gut sein. Das ist schon eine Ornithophobie. Ornithophobie. Ornithophobie. Ja. Krass. Hast du so, also wir haben jetzt Hund-Thema haben wir komplett abgearbeitet, würde ich sagen. Vogel auch. Also was beschäftigt dich sonst so in deinem Leben? Wenn Menschen so genau wissen, wovor sie Angst haben. Man hat ja vor verschiedenen Sachen Angst, aber man kann das gar nicht so festmachen. Das ist vielleicht eigentlich auch ganz geil, dass man genau weiß, vor Vögeln habe ich Angst, aber der Rest ist mir scheißegal, da kann ich alles machen. Würmer, Seesterne, Quallen, überhaupt kein Problem. Und bei normalen Menschen ist es eher so, ja, manche Tiere mag ich, manche nicht so. Bei denen mag ich das nicht, aber du weißt ganz genau, wovor du Angst hast. Vielleicht ist es auch, vielleicht bist du insgesamt die furchtlosere Person, weil du genau festlegen kannst, wovor du Angst hast. Ja, weil ich muss mich ja nicht darum mehr kümmern, ne? Das weiß ich ja schon, dass ich da Angst habe. Ne? Und da kannst du auch aktiv dagegen angehen. Ja. Wohingegen ich, der jetzt irgendwie, ich habe Angst vor einem Leoparden, aber nicht vor einem Luchs. What the fuck ist da los? Wahrscheinlich stirbst du an einem Luchsangriff. Ja, wahrscheinlich. Einen großen Luchsangriff 2019. Wohingegen der große Vogelangriff, die große Vogelgrippewelle vielleicht, die die Weltmenschheit auslöst, wird dir nichts anhaben, weil du dich... Weil ich mich so fernhalte von Vögeln. Ja, vielleicht ist es so, dein Schicksal, Angst vor Vögeln zu haben, damit du überlebst. Du bist die eine. Ja. Mit dem Wissen. Ja, je nachdem, wie groß der Vogelangriff wird. Ne? Ja. Wenn der Luchsangriff kommt und ich einfach keine Angst habe, dann senden wir einfach beide dann für den Luchs. Oder so Luchse, die auf Füchsen reiten. Sorry. Auf Vögeln Luchsfuchs, reiten. Luchsfuchs, ja. Flugs. Ja. Flugs. Kompensator. Alles klar, ich bin raus. Macht's gut, ciao. Du wolltest mich gerade was fragen, weil ich bei mir so viel über Tiere. Ja, ich wollte einfach in eine andere Richtung. Ich weiß auch nicht, welche Richtung das jetzt gegangen ist. Ja, es ist so sehr viel Farm. Ne? Und ich mag, also ich mag zum Beispiel auch eigentlich nicht so, ich bin gar nicht so ein großer Tierfreund. Was treibt dich so um? Also, wir haben gesehen, du bist in Lagos geboren worden. Ja. Ne? Was ist das denn? Wie konnte das? Wow, was ist da die Geschichte dahinter? Lagos. Mein Vater hat da gearbeitet. Er hat Sprengstoff verkauft. Oh Gott, er hat Landminen ausgesucht. Ich cancel alle meine Termine heute. Lass uns über deinen Vater reden. Ja. Sprengstoff an wen? Ja, jetzt wird's langweilig. An die Regierung und an diverse Baufirmen für infrastrukturelle Maßnahmen in Nigeria. Ja. Infrastrukturelle Maßnahmen, oder soll ich lieber sagen, Mordnamen? Mordnamen. Wird kein Schuh draus, aber... Also bist du sicher, dass es... Ich dachte jetzt Mars-Namen. Mars-Namen. Wir mussten zum Beispiel auch mal 3 Tage das Haus verlassen, weil man uns unterstellt hat, wir würden Waffen schmuggeln und so. Das sind so die... Oder bist du da aufgewachsen? Oder sicheren Auto aus dem Land gebracht werden. Das sind so die creepy Highlights meiner Kindheit. Kennst du dich denn auch ein bisschen mit Sprengstoff aus, wenn dein Vater leider der Experte nicht, war? Leider nicht. Das ärgert mich auch extrem, weil ich bin auch so ein bisschen pyromanisch unterwegs. Und das Lager, wo der Sprengstoff gelagert wurde, war aber nicht in Lagos selber, sondern so 300 Kilometer oder so entfernt. Und irgendwie fanden meine Eltern das gar nicht mal so cool, mit dem Kind dahin zu fahren. Aber finde ich, wenn irgendwo ein Lager sein sollte, dann in Lagos. So, dein Vater ist aber schon Deutscher, oder? Ja. Okay, aber also das heißt, du bist nur in Lagos geboren worden, aber da hast nicht da gelebt lange, doch, oder? 10 Jahre. Ah, 10 Jahre lang. Okay. 10 Jahre. Bis da der alles das heißt, weggebombt du sprichst, hat einfach. Du sprichst und dann fließend Afrikanisch. Lagi. Lagi. Afrikanisch. Du sprichst Afrikanisch tatsächlich? Nein, ich spreche einfach, ich bin bilingual Deutsch-Englisch aufgewachsen, aber das ist ja nicht so fancy. Nee, denk dir vielleicht da eine bessere Geschichte aus. Ja. Victoria, räum mal deine Lagos weg. Sowas, kann niemand checken. Ja. Wir haben gestern überlegt, ist da nur ein sehr einsames Leben. Lagosland, hätte man sagen können. Lagosland, ja. Damn it. Sorry, ey, ihr kommt immer 30 Sekunden zu spät. Das sind unsere, aber ich schneide jetzt davor quasi, dann haben wir einen guten Gag-Flow. Ja, danke. Okay, hast du schon mal ein Tier getötet, weil du meinst, du bist nicht so tierlieb? Also was war das größte Tier, das du jemals getötet hast? Ich habe einen Vogel überfahren. So, mit deinem Kinderwagen? Voller damals, Absicht, hast du richtig Gas gegeben, ne? Schön, nee, scheiß Vogel. VW Lupo. Oh, okay, war mit ein bisschen Absicht dabei, nehme ich an? Nur ein toter Vogel ist ein guter Vogel. Mmh. Oh. Was war es denn für ein Vogel? Taube. Die schlimmsten. Ja. Nee, ich hab's wirklich genossen. Ich bin dann war sie ja eh schon tot, bin ich auch nochmal rückwärts. Rufest du drüber. Aber wie hast du das denn geschafft? Das ist doch gar nicht so einfach, oder? Ja, eben. Ich fahre so lange schon Auto. Das war ein Highlight meiner Autofahrerkarriere, dass ich es einmal geschafft habe. So oft sind Tauben auf der Straße. Selbst wenn man draufhält, was man ja auch so lernt in der Fahrschule, aber selbst wenn man draufhält, auf Tauben die fliegen ja einfach, ne? Ja. Diese Biester. Ja. Das ist tricky. Und die war doof anscheinend. Die ist geblieben und dann... Oder lebensmüde, suizidal, keinen Bock mehr. Vielleicht hatte sie eine Menschenphobie. Vielleicht hättet ihr mal wirklich einen Dialog starten können. Einen schönen Abend miteinander verbringen müssen. Ja, irgendwie einen netten Abend bei einem schönen Panino oder bei einem Lagos oder so. Hitchcock-Film. Gehen wir ein Bier trinken. Ja, aber dabei habt ihr euch genau überfahren. Das ist echt traurig, ey. Scheiße. Man muss dazu sagen, dass Stefan heute das erste Mal in seinem Leben ein fucking Basecap falsch rumträgt. Und er hat irgendwie so ein Baseball-Shirt an. Er sieht aus wirklich wie so ein Jock. Ich wollte ihn gar nicht vorlassen, weil er einfach ein falsches Bild von uns beiden darstellt. Weil normalerweise sehen wir anders aus. Also ich sehe schon ziemlich cool aus heute. Sonst sehe ich nicht so cool aus. Also ich habe heute echt Mühe gegeben. Ja. Die Kappe, ich trage auch sonst eine Kappe, aber ich hatte keine Lust, meine Haare irgendwie Mühe zu geben. Mhm. Und dann habe ich mir umgedrehte Kappe aufgesetzt. Das hast du noch nie vorher gehabt? Nee, noch nicht. Ich habe heute zum ersten Mal eine Kappe, habe ich auch. Dann läuft er immer mit diesem Football durch die Gegend. Er sieht wirklich aus wie so ein amerikanischer Jock. Wir haben uns überlegt, dass wir immer einen Football hin und her werfen. Ja. Ideen. Einfach, dass man sich quasi Ideen so wirft und dann machen wir jetzt mit. Und dann, wenn er den fängt, muss er eine Idee sagen zum Beispiel. Im Feld eigentlich nur dieser roter Plastikbecher. Also dann würde er direkt aussehen wie aus so einem Teenage-Komödie. Amerikanische Teenage-Komödie. Ja, doch, das ist das Thema. Ich sehe mal aus, ich sehe mal auch, ich auch neulich, einmal musste ich für ein Video fürs Neo Magazin, musste ich so einen Basketballanzug, komplett Outfit anziehen. Basketballanzug? ein Basketball-Outfit, wollte ich sagen. Du warst nicht als Basketball verkleidet. Nee, ich war, nein. Aber das, ich verstehe schon, was man, aber ich hatte ein bisschen Basketball-Outfit an. Ja. Und da sah ich auch aus wie jemand, der in einem Musical einen Basketballspieler darstellt. Ich sehe immer aus, alles, was ich ansehe, aus wie ein Musical-Darsteller, der gerade versucht, irgendwie so ein Fredboy darzustellen. Ja. Ich glaube, du wirst auch, wenn du Polizist wärst, würdest du immer aussehen wie ein Stripper irgendwie. So, würde aussehen wie ein Musical-Darsteller, der einen Polizisten spielt. Ja. Aber wie lustig ist das? So ganz so schemenhaft. Hey Stefan, hast du Bock, heute Basketball spielen zu gehen? Ja klar, heute um 3, ich bin da. Und dann kommt er an, hat einen riesigen Basketball-Kostüm. Er hat schon wieder getan. Wie damals beim Federball. Ich dachte, ihr wollt Basketball. Also alle tragen so ein Basketball. Ich spiele Basketball. Das ist schon nicht schlecht. Oder ich bin der Einzige, der nicht in dem Basketballkostüm kommt. Hätte man auch machen können, den Gag. Ruf für den Gag an mit der Endnummer Endziffer 2. Entscheidet euch, war es Florentin der Bessere, dann mit der Endnummer 1. Ja. Ja, vielen Dank. Das ist toll, wir kriegen immer so kleine Einblicke in diese Leben, in verschiedene Tierwelten, in Ängste, in Phobien, in Träume und Hoffnungen. Dagegen fühlen wir einfach so langweilige Leben, Netflix und Masturbieren halt, aber... Ja, im Grunde 70-30. Ja. Cool, ja, vielen Dank, dass du da warst. Victoria. Cool, dass ich da war. Ja, immer gerne. Gerne. Ansonsten. Wenn man dich irgendwo sehen will, kann man das mal tun? Im Moment bin ich ja jetzt gerade abgespielt und fahre in Urlaub. Also ich spiele jetzt erstmal. Wo kann man dich im Urlaub sehen? Wo kann man mich im Urlaub sehen? In einem Pelz und dann einem Bikini alternativ. Online, meine Webpage. Cool. www.victoriaklimek.de. www.victoria. Und der Film ist jetzt auf Netflix. Victoria, könnt ihr euch anschauen. Und im iTunes Store. Ja. Guter Film. So, wir sind ja ein UFO, deswegen heben wir am Ende immer ab. Und so, wir heben jetzt ab.